Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Rasulullah. Amma ba'd. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, und diejenigen, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und wer sollte die Sünden vergeben außer Allah? Und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie es doch wissen. Diese Ayah, dieser Vers, ist ein gewaltiger Vers, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen haben oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, jene, die eine große Sünde begangen haben, wie Unzucht, Zinsen nehmen, das Gebet verlassen, keine Zakat geben oder kleine Sünden begangen haben, wie Diebstahl, Lüge, Betrug oder ähnliches, und mit diesen Sünden sich selbst schaden, denn eine Sünde ist eine Abscheulichkeit und sie schadet nur einem selbst. Was dann, nachdem du dir selbst geschadet hast, nachdem du diese Sünde begangen hast, was dann? Auf einmal bei dem Gläubigen passiert etwas in seinem Herzen. Er findet etwas in seinem Herzen drin. Er versteht, dass das, was er gemacht hat, falsch war. Dass das, was er gemacht hat, eine Sünde war. Dann überkommt ihn die Angst. Die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, dem Gewaltigen, dem Starken. Die Angst vor seinem Versprechen, vor seiner Strafe. Dann bereust du, was du getan hast. Und du flüchtest zu Allah und erwähnst Allah. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen haben oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken. Sie gedenken Allah und wenden sich ihm reuig zu und sie bitten ihn um Vergebung. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen haben oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Nachdem dein Verstand zu dir zurückgekehrt ist, nachdem du eine Sünde begangen hast, bereust du, weinst du und bittest Allah um Vergebung, denn du weißt, dass Allah alles weiß. Er weiß deine Sünden, deine kleinen oder großen Sünden, und nichts ist vor ihm sicher. Du hast dich an die Strafe erinnert, an das Feuer, an die Hölle, und nun hast du Angst und willst Vergebung und Barmherzigkeit von Allah, und du weißt, dass keiner dir die Sünden verzeihen kann, außer Allah. Und diejenigen, die, wenn sie eine Abscheulichkeit begangen oder sich selbst Unrecht zugefügt haben, Allahs gedenken und dann für ihre Sünden um Vergebung bitten. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Wer vergibt die Sünden außer Allah? Keiner vergibt die Sünden außer Allah. Es gibt kein Entrinnen außer zu Allah. Es gibt keine Flucht außer zu Allah. So wie Allah subhanahu wa ta'ala über jene drei sagt, die sich vor der Schlacht von Tabuk drückten, aber sie bereuten es zutiefst, dass sie nicht mitgingen. Sie bereuten es aufrichtig. Und Allah sagt über sie, und die Reue der Dreien, die zurückgelassen wurden, oder die zurückblieben, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen oder ihre eigene Brust ihnen eng wurde, so ist ein Gläubiger. Wenn er eine Sünde begangen hat und er versteht, was er da begangen hat, dann wird ihm dann macht ihm diese Sünde die Erde eng. Bei all ihrer Weite. Macht ihm die Brust eng, so dass er nicht atmen kann. So ist ein Gläubiger. Subhanallah. Was danach? Und sie wussten, dass es keine Zuflucht gibt, außer zu Allah. Es gibt keine Entrinnen von Allah, außer zu ihm. Subhanallah. Es gibt keine Entkommen von Allah, außer zu Allah. Subhanallah. Und hierauf, nachdem sie mit Aufrichtigkeit bereuten, hierauf wandte er sich zu ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen. Und nachdem sie erkannten, aufrichtig, wahrhaftig bereuten, nahm Allah ihre Reue an. Denn gewiss, Allah ist der Reue annehmende, der Barmherzige. Lieber Bruder, gestehe dir deine Sünden ein. So wie wir das im Bittgebet sagen, dass wir von morgens und abends sagen können. Wir sagen, oh Allah, du bist mein Herr. Es gibt keinen außer dir. Du hast mich als deinen Diener erschaffen. Ich halte, was ich dir gelobt und versprochen habe, so gut ich kann. Und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Übel, das ich beging. Ich erkenne deine Gaben für mich an und ich gestehe meine Sünden ein. Und ich gestehe meine Sünde ein. So vergib mir, denn keine vergibt die Sünden außer dir. So vergib mir, keine vergibt die Sünden außer dir. Subhanallah, so hast du auch verstanden, wenn du um Vergebung bittest, sie dir gewährt wird. Wenn du um Vergebung bittest, dann wird sie dir gewährt. Wir wissen, wenn wir unsere Sünden eingestehen und dafür bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, mit Aufrichtigkeit, so wird sie uns vergeben. Und zum Schluss des Verses heißt es, und die nicht auf dem beharren, was sie getan haben, wo sie es doch wissen. Also nach der Reue nicht mehr zu dieser Sünde zurückkehren, nicht mehr dahin zurückkehren, was sie getan haben. Und falls sie nochmal sündigen, dann kehren sie zurück. Immer wenn sie eine Sünde begehen, dann kehren sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und die Aussage, wo sie es doch wissen, bedeutet, sie wissen, dass Allah ihnen vergeben wird, wenn sie aufrichtig und ehrlich bereuen. Das sind die Erfolgreichen, die immer wieder zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala kehren, wenn sie eine Sünde machen. Ihn aufrichtig um Vergebung bitten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über jene, die ihre Sünden zugeben, sie eingestehen, dann über Allah subhanahu wa ta'ala, bei Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, er sagt über sie, was ist ihr Lohn? Er sagt, der Lohn jener ist Vergebung von ihrem Herrn. Reicht uns denn nicht die Vergebung unseres Herrn? Naam, uns reicht sie. Uns reicht die Vergebung unseres Herrn. Wenn Allah uns vergibt, dann uns, das ist das schon zu uns, von uns genug. Doch Allah subhanahu wa ta'ala legt noch einen drauf. Er sagt, Vergebung von ihrem Herrn und Paradiesgärten durcheilt von Bächen, ewig daran zu bereuen. Ja Allah. Wir machen eine Sünde. Und dann gestehen wir uns diese Sünde ein. Und dann bitten wir Allah um Vergebung. Er vergibt uns und zusätzlich noch das Paradies gibt uns. Ja Allah. Was für ein trefflicher Herr. Und wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln. Das ist auch noch ein gutes Handeln? Nein. Ein gutes Handeln. Wenn du sündigst und dann sofort zu Allah zurückkehrst. Das gehört zu guten Taten. Dass du zu Allah zurückkehrst und ihm aufrichtig bittest. Das ist dein Lohn, wenn du deine Sünden eingestehst. Und bei Allah dafür um Vergebung bittest. Und zu ihnen nicht mehr zurückkehrst. Vergebung von Allah und das ewige Paradies. Deswegen, meine lieben Geschwister, bekennt euch zu euren Sünden, weint um sie, bittet Allah um Vergebung, auf dass er sie euch vergibt und euch in sein Paradies einlässt, ewig darin zu bleiben. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. O Allah, verzeih uns unsere Sünden, vergib uns und macht uns von den Gutestunen. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا والله du bist der Reue annehmende du liebst es die Reue anzunehmen so nimm unsere Reue an يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار unser Herr beschere uns Gutes in dieser Welt und Gutes in der im Jenseits und bewahre uns vor den Pein des Feuers ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب unser Herr lass uns unser Herz nicht verderben, nachdem du uns recht geleitet hast und gewähre uns unsere Gnade, gewähre uns Gnade von dir, du allein bist der Gewährende. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد unser Herr, gib uns, was du uns verheißen hast durch deine Gesandten und stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung wahrlich, du bist derjenige, der sein Versprechen niemals bricht ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind und lass in unserem Herzen kein Groll gegenüber den Gläubigen sein. Unser Herr, du bist für wahrlich gütig und barmherzig. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid faqim salam.